Erster, der König von Arad, wohnte im Süden. Er hörte von den Israeliten. Sie kamen auf dem Weg von Atarim. Er kämpfte gegen Israel. Er nahm einige Israeliten gefangen. Zweiter, die Israeliten versprachen Jahwe etwas. Sie sagten, wenn du uns diese Leute gibst, zerstören wir ihre Städte. Dritter, Jahwe hörte auf die Israeliten. Er gab ihnen die Kanaaniter. Sie zerstörten die Kanaaniter und ihre Städte. Der Ort hieß danach Horma. Vierter, sie zogen vom Berg Hor weiter. Sie gingen zum Schilfmeer. Sie wollten um Edom herumgehen. Unterwegs wurde das Volk unzufrieden. Fünfter, das Volk sprach schlecht über Gott und Mose. Sie fragten, warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Wir sterben hier in der Wüste. Wir haben kein Brot und kein Wasser. Das Essen schmeckt uns nicht. Sechster, Jahwe schickte giftige Schlangen. Die Schlangen bissen die Leute. Viele Israeliten starben. Siebter, die Leute kamen zu Mose. Sie sagten, wir haben gesündigt. Wir sprachen schlecht über Jahwe und dich. Bitte sprich mit Jahwe für uns. Er soll uns von den Schlangen befreien. Mose betete für das Volk. Achter, Jahwe sagte zu Mose, mache eine Bronzeschlange. Hänge sie an einen Stab. Wenn eine Schlange jemanden beißt, soll er die Schlange ansehen. Dann bleibt er am Leben. Neunter, Mose machte eine Bronzeschlange. Er hängte sie an einen Stab. Wenn Schlangen jemanden bissen, sah er die Bronzeschlange an. Dann blieb er am Leben. Zehnter, die Israeliten zogen weiter. Sie lagerten in Obot. Elfter, sie zogen von Obot weiter. Sie lagerten in Iye Ha'abarim. Das war in der Wüste, östlich von Moab. Zwölfter, von dort zogen sie weiter. Sie lagerten im Tal Sarit. Dreizehnter, sie zogen weiter. Sie lagerten am Fluss Arnon. Der Arnon fließt in der Wüste. Er ist die Grenze zwischen Moab und den Amoritern. Vierzehnter, im Buch der Kriege Jahwes steht, Waheb in Sufa. Auch die Täler und der Arnon. Fünfzehnter, und der Abhang der Täler. Er geht bis nach Ar. Er liegt an der Grenze von Moab. Sechzehnter, von dort gingen sie nach Bir. Das ist der Brunnen. Jahwe sagte zu Mose, sammle das Volk. Ich gebe ihnen Wasser. Siebzehnter, damals sangen die Israeliten ein Lied, Brunnen, komm hervor. Singt für ihn. Achtzehnten, Fürsten gruben den Brunnen. Wichtige Leute bohrten ihn mit Stäben. Von der Wüste gingen sie nach Matana. Neunzehnter, von Matana nach Nahaliel. Von Nahaliel nach Bamot. Zwanzigster, von Bamot gingen sie ins Tal. Es liegt im Land Moab. Es geht zum Berg Pisga. Der Berg schaut auf die Wüste. Einundzwanzigster, Israel schickte Boten zu König Sihon. Sihon war der König der Amoriter. 22. Sie sagten zu ihm, lass uns durch dein Land ziehen. Wir gehen nicht auf Felder oder Weinberge. Wir trinken kein Wasser aus Brunnen. Wir bleiben auf der Hauptstraße. Wir gehen, bis wir dein Land verlassen haben. 23. Sihon erlaubte Israel den Durchzug nicht. Sihon sammelte alle seine Soldaten. Er zog Israel in die Wüste entgegen. Er kämpfte gegen Israel bei Jahaz. 24. Israel besiegte Sihon im Kampf. Sie nahmen sein Land ein. Das Land reichte vom Arnon bis zum Jabbok. Die Grenze der Ammoniter war stark. 25. Israel nahm alle Städte dort ein. Die Israeliten wohnten in den Städten der Amoriter. Sie wohnten in Hesbon und allen Dörfern. 26. Hesbon war die Stadt von König Sihon. Er hatte gegen den König von Moab gekämpft. Er nahm ihm sein ganzes Land bis zum Arnon. 27. Darum singen die Dichter, kommt nach Hesbon. Die Stadt Sihons soll gebaut und stark sein. 28. Ein Feuer kam aus Hesbon. Eine Flamme kam aus Sihons Stadt. Sie verbrannte Eor Moab. Sie verbrannte die Leute am Arnon. 29. Weh dir, Moab. Du bist verloren, Volk des Chamos. Er ließ seine Söhne fliehen. Seine Töchter wurden Gefangene von Sihon. 30. Wir schossen auf sie. Hesbon war verloren bis Dibon. Wir zerstörten bis Nofa. Mit Feuer bis Medeba. 31. Die Israeliten wohnten im Land der Amoriter. 32. Mose schickte Speer nach Jeser. Sie nahmen Jeser und die Dörfer ein. So vertrieb er die Amoriter, die dort wohnten. 33. Sie drehten um und gingen nach Basan. König Og von Basan kam ihnen entgegen. Er wollte bei Edrei gegen sie kämpfen. 34. Jahwe sprach zu Mose, hab keine Angst vor ihm. Ich gebe ihn dir. Sein Volk und sein Land sind in deiner Hand. Du sollst mit ihm tun, was du mit Sihon getan hast. 35. Sie besiegten Og und seine Söhne. Sie ließen niemanden entkommen. Sie nahmen sein Land ein.